Grundgabennummer 204 vom 27.11.1937. Land des Friedens. Gabriel, deinen Bitten wollen wir entsprechen und dich unterweisen in der Lehre Jesu Christi. Was alles dir gegeben wird, nimm in dein Herz auf und lebe danach. Es ist von großem Wert für dich, wenn du unausgesetzt tätig bist, um aufzunehmen. Es währt nur kurze Zeit, dass dir diese Gnade zuteil wird. Und um wirken zu können für unseren Herrn und Heiland, muss dein Glaube und dein Wissen einen hohen Grad erreicht haben. Es liegt nur an dir, dass diese kurze Zeit gut ausgenützt wird. Darum lasse keine Gelegenheit ungenützt vorübergehen. Es wählen die Geistwesen um dich immer die Form ihrer Redeweise so, dass du bald erkennen wirst, wer dir seine Lehren vermittelt. Heute jedoch erhältst du eine Kundgabe, die dir vieles erklären und dich in ein Gebiet einführen soll, das dir noch fremd ist. So höre, viele Seelen der Verstorbenen gehen gleich nach ihrem Tod in ein ihnen bestimmtes Land, in dem es keine Mühe und Sorgen gibt. Diesem Land steht ein Engel Gottes vor, Gabriel mit Namen. Und dieser bereitet einem jeden ein Dasein in Ruhe und Frieden. So manche müde Seele lernt dort erst einmal die stille Einsamkeit in beschaulichem Nachdenken kennen und wird gleichsam entschädigt für mühevoll verbrachte Erdentage, ehe sie dann nach dieser Ruhe sich ihrer Bestimmung im ewigen Reich zuwendet. Es schimmert die Morgenröte, ein mildes Licht ergießt sich über das ganze Tal. Fortgesetzt weitet sich der Blick an Gestaden wundervoller Schönheit. Kein Schatten trübt diesen Blick und nichts Unharmonisches stört den in dieser Schönheit Ruhenden. Es ist nur ein Singen und Klingen um ihn. Und in dieser Rast stärkt sich die Seele, bis sie erwacht aus diesem Dahinträumen und es sie drängt, sich zu betätigen in Liebe. Wer diesen Grad auf Erden erreicht hat, dass er nach dem Tode eingeht in dieses Tal des Friedens, dem naht sich der Herr in Liebe und erwählt ihn nun zu neuer schöner Arbeit im Jenseits. O, folget doch alle eurem Herzen! Erkennet die Bestimmung, die ihr auf Erden habt, um in dieses Tal einzugehen. Einen Blick nur zu werfen in jenes Land würde euch alles, alles auf Erden ertragen lassen. So merket auf, jeder, der dem Heiland treu ihm sein Herz schenkt auf Erden, dem verheißt der Herr das Leben. Doch was heißt Leben, wenn ihr es nicht in seiner Nähe genießen dürft? Doch dieses Land ist nur ein Vorgeschmack auf das Leben in des Heilands Nähe. Es ist nur ein Übergang aus dem trüben Erdendasein zu den lichtumstrahlten Gefilden der Seligkeit. Worte vermögen euch nicht zu beschreiben die Herrlichkeit, die von des Heilands Nähe ausgeht. Und um diesen Glanz ertragen zu können, braucht die Seele eine Übergangszeit. Inmitten unsagbar schöner Gegenden, von denen sich das Menschenherz nichts träumen lässt. Dich, mein liebes Kind, möchten wir gern einen Blick tun lassen in jenes Land. Doch hält der Herr die Zeit noch nicht gekommen für dich. Darum suche in Fleiß und Treue und Liebe zum Heiland, dich immer mehr dem Geistigen zuzuwenden, auf dass wir dich immer eingehender unterweisen dürfen, um dir den Weg auf Erden leicht zu machen und deinen Blick immer weiter himmelwärts zu lenken. Es ist eine Gnade ohne Maßen, die dir gewährt wird durch diese Kundgebungen. Voller Hingabe nimm eine jede auf und bleibe dem himmlischen Vater dankbar, jetzt und alle Zeit. Amen.